Revolution von oben. Ernst Hellmann, schreite du voran. Ich lieb den Sozialismus. Drum stehe ich hier nun meinen Mann, weil Revanchismus weg muss. Schon lange will das Rote Heer den Feind eliminieren. Ich brauch hierfür kein Schießgewehr. Ich werd ihn infiltrieren. Ich werde Chef der BRD. Der Klassenfeind wird's hassen. Und folgt dem Plan der SED, sie pleite gehen zu lassen. Sie pleite gehen zu lassen. Sie pleite gehen zu lassen. Sie pleite gehen zu lassen. Sie pleite gehen zu lassen. Sie pleite gehen zu lassen.